sind und schon länger sind. Seht und zieht mich zu dir hin, reiner Herzenskind. Denn ich wieder bei dir bin, sag, du heißt mich nicht. Seht und zieht mich zu dir hin, reiner Herzenskind. Denn ich wieder bei dir bin,